SWR 2. Dschungel für Kinder. Man denkt sich ja immer, der hätte einen Hut auf. Aber man könnte es ja auch machen, der hat statt einem Hut ein Hühnchen auf dem Kopf. Und dann hat er zum Beispiel jetzt Flügel. Man kann ja sich auch ganz anders vorstellen, wie man sich normal oder vorstellt oder aus den Geschichten kennt. Wie zum Beispiel, er hat jetzt Sternchen am Körper und hat nur eine Unterhose an. Aber ihn friert es nicht, weil die Sterne so warm sind. Einer, der ein Huhn auf dem Kopf hat anstelle eines Hutes. Einer, der warme Sterne am Körper hat. Wen stellt Benjamin sich vor? Aber man könnte ihn auch vielleicht einen Spitzhut und einen Mantel, wo ganz viele Sterne sind und blau. Nach Leons Beschreibung wisst ihr sicher, wer gemeint ist. Ein Zauberer natürlich. Ich bin Barbara Behrendt, eure Begleiterin durch den SWR 2 Dschungel für Kinder. Und ich wünsche euch einen verzauberten Nachmittag. Diese Musik werdet ihr später wieder hören. Martin Johnson hat sie komponiert, extra für die Geschichte Der Zauberer, der Hässliche und das schamrote Buch, die heute auf dem Programm steht. Bevor ihr aber erfahrt, was sich hinter diesem geheimnisvollen Titel verbirgt, überlegen die heutigen Dschungelkinder, wie das eigentlich ist mit den Zauberern. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Zauberer gesehen hätte, ich hätte es irgendwie gespürt, weil die sich irgendwie anders verhalten als die ganz normalen Menschen. Dann hätte ich es irgendwie gespürt. Juanita ist sich also ganz sicher, dass sie einen Zauberer von den normalen Menschen unterscheiden könnte. Sie ist übrigens in Tübingen zu Hause und geht dort wie alle heutigen Dschungelkinder in die französische Schule. Also ich hätte es ein bisschen, glaube ich, gespürt, wenn jetzt jemand mit Schlafmütze durch die Stadt läuft. Da denke ich, der spinnt doch, der kann ein Zauberer sein. Einer mit einer Schlafmütze soll ein Zauberer sein? Und womöglich spinnen? Also ich bin mir nicht sicher, ob Leon sich da nicht ein wenig irrt. Aber andererseits, ich weiß nicht, ob ich einen Zauberer erkennen würde. Und ehrlich gesagt, könnte ich zaubern, liefe ich weder mit einem Sternenmantel noch mit einem spitzen Hut durch die Gegend. Obwohl, Evas Vorstellungen sprechen eigentlich doch für den Spitzenhut. Ich stelle mir so ein Zauberkind vor. Einen kleinen Spitzhut. Und dann ein Jungen hätten etwas längere Haare. Und dann wäre es so, dass die gar keine so richtigen gekämmten Haare hätten, sondern immer zauselige Rasterhaare. Und wenn sie dann ihre Hüte runtertun, dann sieht man unter den Hüten, dass es da ganz glatt und schön ist. Und wenn die ihren Daumen ausstrecken und sagen, SWR3, komm herbei, dann kommen auf einmal ganz viele Teppiche und da müssen sie sich nur draufstellen und dann sind sie weg. Das mit dem fliegenden Teppich würde mir sehr gefallen. Einfach durch die Luft schweben und sich den Wind um die Nase wehen lassen, das stelle ich mir im wahrsten Sinne des Wortes zauberhaft vor. Aber natürlich könnte es ja auch noch andere Möglichkeiten geben. Leon, Eva und Benjamin wissen das aus der Literatur. Ich glaube auch, die fliegen nämlich auch öfters, weil Harry Potter fliegt auch im Besen. Es gibt aber auch Zauberer, die fliegen einfach so in manchen Geschichten. Und bei Harry Potter, da disparieren die auch immer. Bei der Mache gibt es einfach einen Knall, dann sind sie plötzlich weg und dann sind sie irgendwo anders. Und das könnte auch ein Zauberer machen. Er steht genauso wie wir und dann setzt er den Fuß auf die Seite, wo der eigentlich der andere Fuß ist, also überkreuzt. Und dann immer so weiter. Und dann geht er wie ein Krebs seitlich. Und wenn er vorwärts laufen will, dann dreht er sich einfach zur anderen Seite und läuft dann immer noch seitlich. Das ist dann nach vorne. Also ein Zauberer könnte sich sicher auch teleportieren. Wie zum Beispiel, der ist jetzt zum Beispiel auf einem anderen Planet. Dann teleportiert er sich zum Beispiel auf die Erde. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Schloss will, dann teleportiert er sich ins Schloss. Oder halt da, wo er hin will. Zauberer, dann gib's nur Sorgen. Zauberer, wir niemand mehr gemein. Wirst du ein Zauberer, ein Zauberer, ein Zauberer, ein Zauberer, dann würden alle Menschen Freunde sein. In jedem Haus wären 100 Zimmer mit einem Fernsehapparat. Deine Eltern würden niemals sterben, hätten immer Zeit und Rat. Aus den Brunnen käme statt Wasser Cola, Limo, Apfelsaft. Was dein Herz sich nur erträumte, würde wahr durch Zauberkraft. Wirst du ein Zauberer, dann gibst nur Sonnenschein. Wirst du ein Zauberer, wär niemand mehr gemein. Wirst du ein Zauberer, ein Zauberer, ein Zauberer, ein Zauberer, dann würden alle Menschen Freunde sein. Es würden keine Fäuste fliegen und keinem Menschen ging es schlecht. Das Gute würde spielen, siegen, jedes Lächeln wäre echt. Im Winter gäb's genügend Schnee und trotzdem wär's gemütlich warm. Und niemand würde reich geboren und niemand würde arm. Wirst du ein Zauberer, dann gäb's nur Sonnenschein. Wirst du ein Zauberer, wär niemand mehr gemein. Wirst du ein Zauberer, ein Zauberer, ein Zauberer, ein Zauberer, dann würden alle Menschen Freunde sein. Mein Sohn, versuch im Leben das Zaubern niemals aufzugeben. Wenn ich zaubern könnte, dann würde ich mir jeden Tag das zaubern, was ich so gerade brauche, zum Beispiel eine Pizza, Geld. Ich würde mir vielleicht eine Kassette oder so herzaubern oder ein neues Fahrrad, wenn ich keins hätte, oder Inliner, ein Buch, halt das, was ich gerade an dem Tag gern habe. Wenn es mal so wäre, dass dann alle Kleider in der Wäsche wären, dann könnte man sich ja neue Kleider. Ich würde halt einfach alles, was ich gerade brauche, zum Beispiel, wenn man essen geht, dann würde ich mir was zu essen herzaubern. Und also ich würde zaubern, dass alles umsonst wäre, dass es schon Tiere gibt, aber dass sie halt also nicht zu wild sind und andere Tiere fressen und so. Und das ist gerade, was ich brauche vielleicht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade eine neue Ausrede brauche, dann könnte ich mir einfach ein Buch herzaubern, wo da viele Ausreden drin sind. So, wenn ich zaubern könnte, würde ich mir zaubern, dass es erstens überhaupt keinen Krieg auf der Welt gibt und zweitens, dass der Hitler nicht mal gelebt hätte. Den würde ich nämlich am liebsten zerhacken. Weil der hat ganz viele Uronkel und Onkel von mir getötet. Das war ganz arg schlimm. Und jetzt würde ich auch noch zaubern, dass es Elfen, Gnome und sowas gibt. Zum Beispiel, ich würde auch zaubern, dass es mehr solche Bücher gibt. Wenn man da reinguckt, dass sich die Bilder bewegen. Das wäre ganz arg schön. Wenn ich zaubern könnte, würde ich freier als für die ganze Stadt zaubern. Und ich würde alles zaubern, wozu ich gerade Lust habe. und mir ein Hypnosebuch, dass ich weiß, wie man Leute hypnotisieren kann. Dann können die immer was machen. Ja, ich hätte mir auch gezaubert, dass es gar keinen Krieg gäbe und dass die Leute gleich viel Geld wieder kriegen, weil die streiken ja. Und ich hätte gedacht, dass sie nicht mehr so viel arbeiten müssen, dass sie dafür gleich viel Geld kriegen. Und dass in Japan zum Beispiel die Wale nicht mehr getötet werden, weil die Wale gibt es ja auch nicht so oft. Ich würde zaubern, dass es auch Alien, Monster und sowas gibt, nur dass sie alle lieb sind und dann nur die Räuber jagen, denen wenig Angst einmachen. Nur wenn ich sonntags mir irgendwas kaufen will, weil ich will ja gerecht sein und mir nicht einfach die Sachen herzaubern, dann würde ich einfach zaubern, dass der Laden kurz auf hat. Und wenn dann einer bei mir klingelt und sich unbedingt was kaufen will, dann zauber ich das dem auch. Also ich würde es nicht für alles verbrauchen, also wenn ich gerade was haben will. Und gerade würde ich mir zaubern, wenn ich es gerade könnte, eine Entschuldigung von meinem Freund. Weil wir haben uns ein bisschen, also er hat mir wehgetan oder ja, und dann fände ich es ganz schön. Ich würde auch noch zaubern, dass die Autos nicht so viel Gas lassen und die Fabriken, damit unser Planet nicht irgendwann nicht beschädigt wird und dann irgendwann sterben wir dann alle aus. Also ich würde mir noch, wenn ich zaubern könnte, zaubern, dass alle Menschen auf der Welt nicht mehr böse, sondern nett sind. Und ich würde halt zaubern, dass die Atomkraftwerke abgeschafft werden und dass die Fabriken nicht in die Luft halt den Rauch verbringen. Also ich finde es auch ganz doof, dass es so viel Krieg gibt, weil manche lachen dabei sogar. Das finde ich auch gar nicht gut. Man hat immer mehr Angst davor, dass es vielleicht auch hier einen Krieg geben kann. Ja, und dann hätte ich das halt alles weggezaubert. Ihr hört den SWR2 Dschungel für Kinder, in dem es heute um Zauberer und das Zaubern geht. Wäre doch fein, wenn man selber zaubern könnte oder wenigstens sagen könnte, ich gehe mal schnell zum Zauberer. Aber Jakob, Eva, Simeon, Leon, Hanna, Louise, Juanita und Benjamin von der französischen Schule in Tübingen sind sich nicht sicher, wo die Wirklichkeit aufhört und die Fantasie beginnt. Ich finde, man kann schon sagen, dass es echte Zauberer gibt, aber für mich gibt es Zauberer nur in der Fantasie. Also ich habe gehört, dass in Arabien oder, man erzählt sich doch, dass da dauernd Menschen auf Teppichen fliegen. Und da sagt man, das wären ja auch Zauberer. Und ich habe gehört, dass das auch so ist, weil manche Leute können sich so konzentrieren, dass Sachen abheben. Wie eine Rakete. Ich denke, dass es nur in der Fantasie Zauberer gibt, aber ich könnte mir eigentlich auch schon gut vorstellen, dass es früher vielleicht Zauberer gab, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil heutzutage zaubert man ja, aber da ist ja ein Trick dahinter, das zaubert man ja eigentlich gar nicht her, das hat man dann irgendwo versteckt, im Körper, im Ärmel oder so und dann... Das zaubert man eigentlich ja gar nicht echt her, sondern man hat schon. Ich denke auch nicht, dass es Zauberer gibt, nur in der Fantasie. Und früher habe ich, denke ich, auch nicht so richtig, dass es Zauberer gab. Kann man sich nicht so vorstellen. Also bei mir, ich denke schon, dass es Zauber geben könnte, nämlich Zauberer, Fabelwesen, Elfen, Gnome, Kobolde und andere Feen. Und dann ist es halt so, zum Beispiel, ich glaube, da kennen die meisten die Mathilde. Und die Mathilda, die konnte ja mit ihren Augen, dass sie sich so konzentrieren konnte, dass Sachen schweben, wegfliegen, fliegen. Und im Buch erzählt man sich ja, dass ganz viele kleine Händchen und Messerchen aus ihrem Gehirn rausgekommen sind und es dann bewegt haben. Und dann glaube ich, dass es das auch mal geben könnte, zum Beispiel aber in der Zukunft oder es gibt schon. Ich finde es auch so wie der Jakob, dass es eigentlich... nicht zaubern gibt ohne Zaubertricks. Früher konnte ich mal wirklich zaubern, ohne dass ich was in dem Hut versteckt hatte. Ich habe einfach das Tuch drüber, da war was drin in dem Hut, habe ich Abracadabra mit dem Zauberstab drüber und es war wirklich weg und ich konnte es auch wieder herzaubern. Ich wusste aber auch nicht, wie es passiert ist. Ich habe wirklich keinen Trick gehabt. Ich finde, es gibt halt irgendwie keine Zauberei, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und dass es auch früher gab, kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. weil früher war das Leben anders als jetzt und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es das gab. Ich könnte mir eigentlich schon gut vorstellen, dass es solche Fabelwesen und Zauberer und sowas gibt, in echt. In der Zukunft wette ich, dass es das irgendwann mal gibt, auf jeden Fall. Es könnte es ja auch jetzt geben. Vielleicht gibt es unterirdische Höhlen, wo niemand was von weiß und da leben dann solche Tiere. Aber wenn sie merken, dass jemand kommt, dann verschwinden sie, so dass sie sich unsichtbar machen oder sowas. Dann glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass es gibt, aber wenn in so Büchern und so, dann macht es schon Spaß zu lesen, so wie Eragon, Harry Potter oder so Sachen. Ja. Es macht Spaß, die halt zu lesen, weil die auch spannend sind. Ja, und ich mag halt eher spannende Bücher. Bei mir ist es eben so, ich und meine Schwester Johanna, wir denken, dass es bestimmt Gnome, Kobolde und andere solche Viecher gibt. Und dann denken wir uns öfters auch ganz viele Tiere aus. Kleine Elfen, die gemischt sind mit Kobolde, die ungefähr so klein sind und unsichtbar sein können. Und dann träumen wir halt dauernd davon und wir denken dann dauernd, das ist die Traumschule. Wir spielen es halt so, dass ich jetzt zum Beispiel hier läuft jetzt so ein Gnom rum. Dann schnappen wir uns sozusagen diesen unsichtbaren Gnom, halten den sozusagen fest und dann tun wir halt dauernd so, ob sich da was bewegt. Nach so vielen Wunschträumen und Überlegungen zum Thema Zaubern ist es jetzt soweit. Macht euch bereit für den Aufstieg auf den Turm des Zauberers. Siebzehntausendzweihundertneun. So viele Stufen waren es bis hinauf zum Schloss des Zauberers. Es war ein langer Aufstieg, aber die Mühe lohnte sich. Denn der Zauberer, so hieß es, konnte jedem den sehnlichsten Wunsch erfüllen. Der Zauberer, der Hässliche und das schamrote Buch von Pablo Bernasconi. Deutsch von Monika Schmalz. Leitmeritz war ein gewissenhafter Zauberer, der seine ganze Zeit damit zubrachte, alte Bücher zu studieren und Zaubertränke zusammenzubrauen. Er war stets darauf bedacht, dass sich niemand an seinen Zauberutensilien zu schaffen machte, nicht einmal sein Assistent. Zauberei ist nur etwas für Zauberer, sagte er immer. Und der einzige Zauberer hier bin ich. Leitmeritz war im Besitz geheimen Wissens, das ihm sein Vater vermacht hatte, der es wiederum von seinem Vater hatte und immer weiter zurück bis zum Anbeginn der Erinnerung. Leitmeritz' Geheimnis war das rote Zauberbuch. Es war kein besonders großes Buch und sah auch nicht sehr aufregend aus. Und doch bargen die uralten Seiten die Geheimnisse der Welt. Der Zauberer hatte einen Assistenten namens Chancery. Chancery suchte Zutaten für die Zaubertränke zusammen, putzte das Schloss und ging hinunter ins Dorf, um Vorräte zu besorgen. Chancery war ein trauriger blauer Mann. Und er war ein hässlicher Mann. Im Dorf kannte niemand seinen Namen. Sie sagten immer nur: Da geht wieder der Hässliche. Chancery schämte sich wegen seines Aussehens. Über die Jahre hatte Leitmeritz schon vielen geholfen. Elfen, Kindern, alten Leuten, Tieren, Feen. Alle, die mit einem Problem zum Zauberer gekommen waren, hatten ihn mit einer Lösung wieder verlassen. Alle, bis auf den Hässlichen. An deiner Scham kann auch die Zauberei nichts ändern, sagte Leitmaritz jedes Mal, wenn ihn Chancery um Hilfe bat. Sie ist bloß der Triumph des Spiegels. Aber Chancery war immer noch traurig. Eines Morgens erhielten sie die Kunde, dass das Einhorn Blanik von einem wackeligen Horn geplagt wurde. Nachdem er das rote Zauberbuch konsultiert hatte, eilte Leitmaritz los, um Blanik zu helfen. Chancery sollte so lange auf das Schloss aufpassen. Später am Tag fegte der Hässliche das Zimmer des Zauberers. Er gab sich alle Mühe, nichts fallen zu lassen oder kaputt zu machen. Da entdeckte er das geheime Zauberbuch seines Meisters auf einem kleinen Tischchen. Chancery wusste, dass er eigentlich die Finger davon lassen sollte, aber er hatte doch so viele Fragen. Und ehe er sich bremsen konnte, hatte Chancery das Buch schon aufgeschlagen. Er sah Menschen, Städte und alle möglichen Geschöpfe, hübsche wie hässliche. Er sah seine Hoffnungen in den bunten Farben auf dem weißen Papier und seine Ängste in der schwarzen Tinte. Jeder Fleck war eine Welt. Chancery schwirrte der Kopf vor all den wundersamen Dingen in dem Buch. Aber er wusste, dass er sich konzentrieren musste, wenn er sein Problem lösen wollte. Und so vertraute Chancery dem Buch seinen sehnlichsten Wunsch an. Ich möchte ein schöner Mann sein. Plötzlich begann seine Hand mitsamt dem Buch zu zittern und Chancery zog die Hand weg. Doch anstatt zu Boden zu fallen, stieg das Buch inmitten von Blitzen und seltsamen Geräuschen in die Luft. Auf einmal lösten sich die Buchstaben des Buches von den Seiten und flogen in alle Richtungen. Es folgten die Bilder, Stoffe und all die anderen wundersamen Dinge, die Chancery noch nie zuvor gesehen hatte. Dann fiel das rote Zauberbuch zu Boden. Es war nur noch ein Haufen leerer Seiten und der Inhalt des Buches lag kreuz und quer im Zimmer des Zauberers verstreut. Leitmeritz wird mich in eine Pflanze verwandeln, stieß Chancery hervor. Oder noch schlimmer, in einen Stein. Jetzt war Chancery nicht nur immer noch hässlich, er hatte auch noch das Wertvollste zerstört, was der Zauberer besaß. Ich kann's ihm unmöglich erzählen, aber wie soll ich den Schaden bloß wieder beheben? Es gab nur einen einzigen Weg. Das leere Buch musste wieder gefüllt werden. Vorsichtig klaubte Chancery den Inhalt des Zauberbuches zusammen und bestückte damit Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe die leeren Seiten. 7 lange Tage brauchte er dafür. Kaum hatte er die letzte Seite fertig, da klopfte der Zauberer an die Schlosstür. Leitmeritz war wieder da. Die Tage vergingen. Leitmeritz klassifizierte seine Zaubertränke und Chancery assistierte ihm. Noch hatte der Zauberer sein Buch nicht wieder benutzt, aber er hatte keinen Grund zur Annahme, dass irgendetwas damit nicht in Ordnung war. Bis eines Abends ein Besucher zum Schloss hinaufkam. Der Besucher war ein Frosch, der wie alle Frösche den Wunsch äußerte, in einem Prinzen zurückverwandelt zu werden. Ein Frosch zu sein ist fürchterlich. Und außerdem will mich einfach keiner küssen, sagte er. Ich braue dir einen Trank zusammen, sagte Leitmeritz geduldig, der dich in deinen hoheitsvollen Zustand zurückversetzen wird. Und er konsultierte das rote Zauberbuch. Kurze Zeit später kam Leitmeritz mit einem Fläschchen blubbernder Flüssigkeit zurück, die der Frosch sofort austrank. »Ich merke überhaupt nichts«, sagte er. »Oder warte. Ja, doch, jetzt.« Plopp! Der Frosch war noch immer ein Frosch. Aber er war violett und hatte am ganzen Körper kleine Sternchen. »Das ist mir ja noch nie passiert«, sagte der Zauberer. Wieder konsultierte er sein Buch und kam mit einem neuen Elixier zurück. »Probier's mal hiermit.« Plopp! Der violette Frosch wurde gelb. Leitmeritz unternahm noch einen Versuch. Plopp! Jetzt bin ich rot! Hilfe! Plopp! Jetzt war er ein wütender Frosch mit Graffiti-Bemalung. Ich muss sofort hier raus, bevor es noch schlimmer wird. Wer soll mich denn jetzt noch küssen? Schrie er. Leitmeritz verschwand in seiner Stube, um sämtliche Zauberformeln einer gründlichen Prüfung zu unterziehen. »Das ist mir ein Rätsel«, murmelte er. Dann kam ein Drache. Argos war ein prächtiger alter Drache. Die Dorfbewohner fürchteten ihn. Leitmeritz hingegen hielt sich für einen Freund des Drachen. »Ich habe Halsschmerzen«, klagte der Drache. »Das kommt bestimmt von dieser ewigen Feuerspeierei.« »Ich fürchte, ich kann dir im Moment nicht helfen«, sagte der Zauberer und dachte dabei an den Frosch. »Du musst mir helfen«, fauchte der Drache. »Es tut so schrecklich weh. Oder soll ich etwa ärgerlich werden?« Nein, Leitmeritz wollte auf keinen Fall, dass der Drache ärgerlich wurde. Mit Chanceries Hilfe braute er nach dem Rezept im roten Buch einen riesigen Topf Drachensirup zusammen. »Bitte sehr, Argos, schön austrinken.« »Meine Halsschmerzen sind weg«, sagte Argos. »Aber ich habe einen ganz komischen Geschmack im Mund.« Da entschwebte dem Drachenmaul eine himmelblaue Blase. Dann noch eine und noch eine. Erschrocken starrte Chancery ihn an. »Da kommen ja Seifenblasen aus meinem Mund«, rief der Drache. »Wer soll denn jetzt noch Angst vor mir haben? Das ist eine Katastrophe. Du bist als Zauberer am Ende.« Entsetzt versteckte sich der Zauberer im Schloss und schwor sich, nie wieder seine Zauberkräfte anzuwenden. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer im ganzen Dorf. Der große Zauberer Leitmeritz habe sich zur Ruhe gesetzt und empfange keine Besucher mehr. Nicht mal in Ausnahmefällen. 2 lange Wochen verstrichen, ohne dass auch nur ein Fünkchen gezaubert wurde. Dann machte sich Anakreon, der König, auf den Weg zu Leitmeritz. Er würde sich auf keinen Fall abwimmeln lassen. Der König kam mit einem Gefolge von Beratern, Jungfrauen und Rittern. Er erklomm die 17.209 Stufen bis zum Schloss. Mach die Tür auf, Leitmeritz. Dein König hat ein ernstes Wörtchen mit dir zu reden. Keine Antwort. Mein Wort ist Gesetz, Zauberer. Also mach die Tür auf, sonst trete ich sie ein. Ein lautes Ächzen erklang und zögernd öffnete sich die schwere Tür. Leitmeritz steckte den Kopf heraus, um dem König Rede und Antwort zu stehen. Vielleicht war es ja zum letzten Mal. Mir tun die Füße weh, sagte der König, sehr sogar. Wartet hier, sagte der Zauberer. Ich werde euch etwas bringen. Nach und nach suchte sich Leitmeritz in seiner Stube die Zutaten für den Zaubertrank zusammen und folgte haargenau dem Rezept im roten Buch. Diesmal kann es unmöglich schiefgehen, Chancery, sagte der Zauberer nervös. Ich folge haargenau den Anweisungen. Es kann unmöglich schiefgehen. Kurze Zeit später kam Leitmeritz wieder. Er hatte ein bauchiges Fläschchen mit einer trüben grünen Flüssigkeit in der Hand. Trinkt dies, mein König. Es wird die Schmerzen in euren Füßen lindern. Und der König trank das Gebräu. Was ist denn? Was ist denn? Rief Anakreon. Warum seht ihr mich alle so an? Und warum tut mir jetzt auch noch der Kopf weh? Einen Spiegel, gebt mir einen Spiegel, schnell! Keine Sorge, mein König, ich kann das Problem lösen, sagte der Zauberer und reichte ihm einen Spiegel. Ich habe ja einen Fuß auf meinem Kopf, brüllte Anakreon wütend, als er sich im Spiegel sah. Was hast du nur getan, du Trottel? Wie sollen mich meine Untertanen jetzt noch respektieren? Sie werden sagen, ich denke mit den Füßen. Wache, wache! Halt, rief Chancery, als Leitmeritz von den Wachen gepackt wurde. Halt! Er kann nichts dafür. Lasst ihn gehen. Es ist meine Schuld. Es ist ganz allein meine Schuld. Was redest du da, Chancery? Fragte Leitmeritz. Das verstehe ich nicht. Was willst du damit sagen? Ich wollte, dass das Buch einen schönen Mann aus mir macht, schluchzte Chancery. Ich hab satt, der Hässliche zu sein. Tut mir leid, Meister, vergib mir. Der Zauberer sah Chancery an. Das rote Zauberbuch ist sehr gefährlich, erklärte er. Es ist ausschließlich für Zauberer bestimmt, und wenn ein normaler Mensch das Buch befragt, wehrt es sich. Denk dir etwas aus, um die Sache in Ordnung zu bringen, rief der König mit dem Fuß als Kopf, der das Geschehen verzweifelt verfolgte. Es gibt nur eine Möglichkeit. Aber es wird nicht einfach sein, sagte der Zauberer. Chanceries sehnlichster Wunsch muss erfüllt werden, aber ohne Zauberei. Doch wie konnte Chancery als schöner Mann angesehen werden, wo er doch der Hässliche war? Sein eigenes Spiegelbild machte ihm Angst. Selbst sein Schatten war ihm ein Graus. Dennoch musste er es versuchen. »An die Arbeit«, sagte Leitmeritz. Und Chancery legte los. Er begann mit seinem Gesicht. Vielleicht ließen sich seine Makel mit Tesafilm überkleben. Und er brauchte eine neue Frisur. Das war ganz wichtig. Bessere Kleidung. Er musste mehr Sorgfalt auf seine Garderobe verwenden. Zum Schluss noch etwas Schminke. Hier und da ein Tupfer Farbe. Wie seltsam er aussah. Jetzt war er nicht mehr der Hässliche. Jetzt sah er lustig aus. Allmählich kam ein Gefühl in Chancery auf, das ihm bis dahin unbekannt gewesen war. Was er im Spiegel sah, war so belustigend, dass es ihn zum Lachen brachte. Trotz seiner schiefen Zähne, trotz seiner blauen Haut und seiner seltsamen Augen, sogar trotz der Schminke, zeichnete sich auf seinem Gesicht etwas Strahlendes und sehr Ansprechendes ab. Es war ein fröhliches Lächeln. Sein Gesicht sah auf einmal ganz anders aus. Und Chancery konnte gar nicht mehr aufhören zu lachen. Das rote Zauberbuch fing wieder an zu funkeln und zu zittern. Und wieder flogen die Wörter und Buchstaben von den Seiten. Aber diesmal sprangen sie in der richtigen Reihenfolge auf die Seiten zurück. Kurze Zeit später war das rote Zauberbuch wie neu. Du hast dich geschämt und warst deswegen schüchtern, sagte Leitmeritz. Doch jetzt hast du den Spiegel besiegt. Mit Hilfe eines neuen Zauberspruchs wurden Anakreon, Argos und der Frosch geheilt. Und ihre Wünsche wurden erfüllt. Und Leitmeritz fasste wieder Vertrauen zu seinem Zauberbuch. Nun geht Chancery so oft wie möglich hinunter ins Dorf. Nicht alle Dorfbewohner kennen seinen Namen, aber Chancery ist das mittlerweile egal. Er ist sogar stolz darauf, wenn jemand auf ihn zeigt und sagt: Da geht der blaue Mann mit dem fröhlichen Lächeln. Der Zauberer, der Hässliche und das schamrote Buch von Pablo Bernasconi. Deutsch von Monika Schmalz. Erzähler Martin Leutgeb. Musik Martin Johnson. Regie Felicitas Ott. Ton Karl-Heinz Runde. Schnitt Sabine Klunzinger. Redaktion Elisabeth Arzberger. Produktion Südwestrundfunk 2006. Die Geschichte »Der Zauberer, der Hässliche und das schamrote Buch« von Pablo Bernasconi ist übrigens nachzulesen in einem wunderbaren Bilderbuch, das im Verlag Bloomsbury Kinderbücher und Jugendbücher erschienen ist. Ihr hört den SWR 2 Dschungel für Kinder, heute zum Thema Zaubern. Und ich zum Beispiel finde, dass Martin Johnson, der Musiker, von dem die Musik für die Geschichte geschrieben wurde, damit ein ziemliches Zauberkunststück geschafft hat. Das sage ich wahrscheinlich, weil Musik für mich immer wie ein Zauber ist. Aber ich finde das wirklich erstaunlich, was Töne alles bewirken können. Erinnert ihr euch noch an den Anfang der Geschichte? Die vielen Stufen, die zum Turm des Zauberers Leitmeritz führen? Wie viele waren es? Für den Fall, dass ihr es vergessen habt, es waren 17.209 Stufen. Natürlich waren das jetzt nicht 17.209 Töne, die da hochgeklettert sind. Aber ihr habt es gehört, da ging's aufwärts und der Aufstieg war mühsam. Und sicher nicht nur für einen alten Zauberer wie Leitmeritz. Obwohl das ja schon wieder die Frage ist, ob es für einen Zauberer wirklich mühsam ist, 17.209 Stufen zu steigen oder ob er sich einfach auf seinen Turm hinaufzaubert. Und da war er, der Zauber. Ganz fein über dem Thema der vielen Stufen, das natürlich auch das Thema von Leitmeritz ist. Und ich bin sicher, Leitmeritz schwebt auf und ab. Sein Gehilfe dagegen, Chancery, der muss rauf und runter laufen. Klar. Der arme Chancery, der so hässlich war und dem der Zauberer nicht helfen konnte. Aber was macht die Musik mit Chancery? Hat sich Martin Johnson für ihn eine besonders schräg klingende Musik ausgedacht? Eine mit vielen schrecklich klingenden Tönen? Hört euch mal das Thema für Chancery an. Ganz zart war das. Ganz schüchtern hat der Komponist die Töne hintereinander gesetzt. Passt das zu Chancery, dem hässlichen blauen Mann? Ich finde schon. Denn wer sich hässlich vorkommt, tritt ganz leise auf. Ist schüchtern, geht nicht gern unter die Leute. Und außerdem ist er schrecklich traurig. Auch das drückt die Musik aus. Thank you. und das Zauberbuch. Das hat natürlich was Geheimnisvolles, aber auch was Unnahbares, ein wenig Erschreckendes. Gänsehaut gekriegt, weil ich das mächtige Zauberbuch mit seinen magischen Buchstaben richtig vor mir gesehen habe. Das ist für mich der Zauber, den Musik haben kann. Ein Zauber, der Bilder entstehen lässt.